Die koreanische zentrale Nachrichtenagentur brachte einen Kommentar unter der Überschrift Die Schande der USA, eine notwendige Folge aus ihrer hegemonialen Politik. Darin hieß es, die eigennützigen Außenpolitiken der gegenwärtigen US-Administration missglücken hintereinander. In Bezug auf die Verhandlung von TTIP, Abkommen über transatlantische Beziehungen der Handels- und Investitionspartner, sagte am 28. August der deutsche Vizebundeskanzler, Europa könne sich der Forderung der USA nicht unterwerfen und die Verhandlung sei tatsächlich endgültig abgebrochen worden. Es geht um ein Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU bei der TTIP-Verhandlung, die die Obama-Administration vor 3 Jahren sogar mit einer Reklame über die Schaffung der weltgrößten Freihandelszone begann und mit aller Mühe um den größten Erfolg in der Außenpolitik voranbrachte. Aber die Verbündeten kehrten den USA wegen ihrer gewaltsamen und eigennützigen Verhandlungshaltung den Rücken, sodass die Handlung nach 3 Jahren schließlich scheiterte und aussichtslos wurde. Die schlechten Außenpolitiken der Obama-Administration erleben nicht nur in Europa, sondern auch im Mittleren Osten die größte Krise in der Geschichte und nähern sich dem Untergang. Die übrigen Außenpolitiken von Obama, wie Aufbau der Welt ohne Atomwaffen, schlagen ausnahmslos wiederholt durch deren Unrealisierbarkeit und Betrügerei fehl. Insbesondere wurde die anachronistische Nordkorea-Politik von Obama, strategische Geduld, die auf Zusammenbruch der Tiefwerker Gesellschaftsordnung durch Sanktionen und Druck zielt, ganz vereitelt. Im Gegensatz dazu erhöhte sie als Folge die strategische Stellung der DVRK als Atommacht. Die Blamierung der USA vor der Welt erfolgt nicht aus Zufall. Die Weltherrschaftsstrategie der USA auf der Basis der Gewalt, Willkür, Aggression und Einmischung widerstrebt den Strom der Geschichte und wird daher als anachronistische Politik verurteilt. Das Missglücken der USA-Strategie gilt als unvermeidliches Schicksal.